Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Bernardo und heute sind wir hier in einer sehr gemütlichen Runde. Wir sind sehr dankbar für diese Runde, ich persönlich sehr. Und wir wollen einfach ein bisschen darüber sprechen, was wir so auf dem Herzen haben. Und ich würde einmal das Wort weitergeben an Reini. Erzähl mal ein bisschen sowas, was so auf dem Herzen ist. Ja, also wir haben am Herzen in dem deutschsprachigen Raum einen Kanal, einen YouTube-Kanal zu kreieren, der was eine ganz klare Message rausbringt. Wir haben ein ganz klares Bild, dass die Gemeinde nicht dort ist, wo sie sein soll und dass wir nicht reif sind für die Tage, die was vor uns sind. Jetzt haben wir gesagt, Gott hat uns verknüpft und verbunden für ein bestimmtes Ziel. Und wir wollen eine ganz klare Message rausbringen, um den Leib Christi auch vorzubereiten für die Tage und Jahre und Saison, die was vor uns liegt. Und daher haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Und dann haben wir gesagt, unter anderem könnten wir einen YouTube-Kanal starten, wo wir einfach alle, wo wirklich Gott uns verknüpft hat, die was im fünffältigen Dienst dienen, dass wir die unter einer Haube bringen und dass wir da einen Kanal starten, wo wir einfach die Message rausbringen, was wir denken, was der Heilige Geist jetzt zu seiner Gemeinde sagen will, um seinen Leib vorzubereiten für die Zeit, was vor uns liegt. Wie der Kanal heißt, werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch schon sehen. Und ich würde es einmal kurz an Robert weitergeben. Er hatte eine Vision gehabt, war es vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren. In einem Haus, würdest du kurz darüber sprechen? Ja, genau. Vor 2 Jahren hatte ich eben eine Vision. Ich war das erste Mal in Polen bei einer Follow-up-Konferenz. Ich war da im Haus vom Reini. Und dann hatte ich eine Vision. Und die Vision war folgendermaßen: Ein Riesenfels rollte von der Bühne. Und dieser Fels hatte dann eine Erschütterung ausgelöst, so wie ein Erdbeben. Ganz Europa wurde so erschüttert. Und dann kam ein warmer Wind. Und alles wurde plötzlich sehr schön grün und begann an zu wachsen. Und das Wort dazu, wenn diese Leute, die in Reinis Haus da versammelt sind, die Botschaft nach Europa bringen, werden die Söhne reifen, um die Ernte dann einzubringen. Eben. Und das ist auch dieser Bibelvers, der mich schon, ich denke, so ungefähr 15 Jahre begleitet, dass die ganze Schöpfung lechzt nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und deswegen stehen wir heute hier. Wow. Und ich weiß gar nicht, Reinhard, ob dir bewusst ist, dass du eigentlich ein bisschen Schuld an dieser Runde hast. Nein. Aber ich gebe immer die Schuld. Ja. Durch deinen Dienst einfach sind wir Gott extrem dankbar. Das hat angefangen das erste Mal mit dem Neuen Bund. Und da hat sich irgendwas bewegt in ganz Europa, würde ich sagen. Also zumindest da, wo wir es gesehen haben. Und da begann ein Hunger. Einfach ein Hunger, der hat nicht mehr aufgehört. Nach dem, was Robert gerade gesagt hat, was Reini gerade gesagt hat. Ich würde einfach gerne hören wollen, was ist jetzt gerade in deinem Herzen, wenn du das hier so gerade hörst? Wir haben dich nicht vorbereitet, genau was wir sagen werden. Nur ganz kurz vorher, was ist so in deinem Herzen? Also ich bin ja ein Österreicher natürlich und Deutschsprechender. Habe aber in Amerika gelebt, habe in England gelebt, lebe jetzt in Brasilien. Ich bin grundsätzlich eine global denkende Person. Aber ich spüre auch vom Herzen Gottes, dass jetzt eine ganz wichtige Zeit ist für den deutschsprachigen Raum, für das deutschsprachige Europa. Und was ich in meinem Herzen empfinde, seit den letzten vielleicht 2, 3 Jahren, eine ganz enorme Dringlichkeit. So auf die Art und Weise, dass wenn wir das jetzt nicht ergreifen, was Gott für den deutschsprachigen Raum hat, dann werden wir es verpassen. Und ob diese Möglichkeit hier wieder zurückkommt, das kann ich nicht beantworten. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt ist die Zeit und da müssen wir wirklich das Beste draus machen, dass im deutschsprachigen Europa ähnlich die Leute wirklich ergriffen haben, was Jesus für sie getan hat und wie sehr Jesus aber will, dass das durch sie hinausgetragen wird zu den Menschen um sie herum. Wunderbar. Wie kam es, dass, also ich frage mir die Frage manchmal oder sehr oft, warum kam der neue Bund so spät zu uns? Warum hast du den erst vor ein paar Jahren gebracht, was alles verändert hat einfach? Du, die Frage, die hatte ich mir auch unzählige Male gestellt, Bernardo. Ich bin ja sehr religiös erzogen worden, in einem Christenhaus, Papa Pastor, aber halt sehr, sehr, wirklich sehr religiös. Aber ich habe Jesus seit meinem 7. Lebensjahr leidenschaftlich geliebt. Ich habe mich 2 Wochen vor meinem 7. Geburtstag bekehrt und habe mich so in Jesus verliebt. Und das Einzige, was ich gekannt habe damals, ist eben eine religiöse Beziehung zu Gott. Und das war schmerzhaft, furchtbar, aber doch diese Leidenschaft war da. Ja. Und dann habe ich irgendwo begonnen zu merken, da passt was nicht. Und es hat begonnen eigentlich 1982, dass der Herr mir begonnen hat, diese Dinge zu zeigen und aufzuzeigen, aber ich habe sie immer nur für mich behalten. Ich dachte mir, das ist verrückt, das kann doch nicht sein, dann wäre alles andere falsch. Und für mich habe ich einfach begonnen, wirklich mich da zu vertiefen. Ich habe einige Dinge geprägt, aber sehr vorsichtig. Und dann hat der Herr gewisse Leute in mein Leben gesetzt, die mich dann immer wieder angestachelt haben, das muss raus, Reini war einer dieser Leute und auch Debbie, auch immer wieder. Du kannst nicht mit mir im Wohnzimmer sitzen und mir diese Sachen erzählen, das müssen alle wissen. Und dann irgendwann habe ich dann begonnen nachzuforschen und ich wollte Bücher lesen über den neuen Boom. Und banal, ich habe keins gefunden, weder auf Portugiesisch, noch auf Englisch, noch auf Deutsch. Ich fand kein Buch und dann habe ich gesagt, Moment einmal, diese Wahrheit will eigentlich nirgends gepredigt, also muss ich es machen. Wow. Also muss ja die Zeit auch reif werden, meinst du? Ja, also ich denke, bestimmt hat Gott wollte ja schon von Anfang an, dass es alle ergreifen und verstehen. Ja, das ist also keine Frage, nicht von Gottes Sicht her. Gott wollte der neue Bund und findet schon in 1. Mose 1, weißt du? Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, Gnade. Mir gingen einfach die Augen auf und ich wusste, ich muss das jetzt rausbringen. Ja. Ich glaube, wir alle haben eine krasse Veränderung gespürt. Also wir bei uns, plötzlich kamen Leute aus allen Nähten und Ecken raus. Wir durften Leute taufen, zig Leute und immer wieder, fast bei jeder Situation kamen wir zurück. Sie sind gekommen, weil sie den neuen Bund gehört haben. Mhm. Und irgendwas passierte in diesen Menschen. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir sagen, viele haben vielleicht den neuen Bund nicht ganz richtig verstanden. Mhm. Das tut ein bisschen weh, weil manche Sachen sieht man so. Wie gehen wir jetzt damit um? Vielleicht einfach, wie empfindest du das, Reini? Und dann vielleicht nochmal das zurück. Ich denke, wir als Gemeinde, ich habe auch vor ein paar Wochen eine kurze Predigt gehalten darüber, dass wir eigentlich sagen, wir nennen das den neuen Bund. Eigentlich ist es kein neuer Bund. Ja. Für uns, die Heiden, ist es der erste Bund und der einzige Bund. Wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass wir Teile vom alten Bund, was eigentlich für das jüdische Volk vorbereitet war, mitgenommen haben für uns, wo wir eigentlich Heiden sind, das ist ja eigentlich schon der erste Schwachsinn. Aber das ist immer so, wie es passiert. Eigentlich müssen wir jetzt zur Einfachheit zurück, wo wir eigentlich da die Briefe von Paulus wirklich lesen, der was die Offenbarung bekommen hat über den neuen Bund, mehr und mehr Gnade. Dass wir eigentlich das lesen, wie wenn das zu uns selber geschrieben worden ist, weil eigentlich wir sind ja genauso wie die Epheser, wie die Galater, Korinther, wir sind ja alle Heiden. Und wenn wir das alles mal anfangen von null und vergessen alles, was vorher war, dann können wir sehr schnell in einer ganz neuen Realität laufen. Weil eigentlich die Sache ist die, wenn sogar heute, wenn wir jetzt sagen, wie sieht es aus mit den 10 Geboten, wie sieht es aus mit den ganzen Geboten, sagen wir, ja, das sind alles gut und richtig. Aber eigentlich ist die Frage, eigentlich nicht. Wir leben nur nach einem Gebot, von Anfang an, weil wir sind die Heiden. Für uns hat es nie was anderes gegeben. Und wenn Paulus heute würde uns auslachen, er würde genau dasselbe schreiben, wie er zu den Galater geschrieben hat. Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, nach diesen Regeln zu leben, die waren ja nie für euch bestimmt. Ihr lebt nur nach einem Gesetz und das Gesetz ist Liebe. Und Christus in uns ist die Erfüllung des Gesetzes. Also wir wollen diese Message einfach rausbringen, speziell auch durch diesen Kanal, damit es wirklich einfacher wird wie je zuvor, aber dass es auch die Wahrheit ist. Das einfache Evangelium. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch auch. Rainer, vielleicht frage ich noch anders. Fällt mir gerade ein. Kann der neue Bund, wenn man den falsch versteht, wieder zu einer Religion werden? Natürlich. Und weißt du, und das tut mir schon sehr weh. Wir kriegen ja jeden Tag hunderte Nachrichten. Und dann manche leiten sie dann weiter an mich. Und dann höre ich so wie, meine Gemeinde lebt nicht vom neuen Bund, also ich verlasse die Gemeinde. Weißt du, und diese Aussage ist ja schon gegen den neuen Bund. Weil im neuen Bund ist das Größte die Liebe. Ja. Und jetzt liebe ich diese Leute nicht mehr, weil die leben nicht im neuen Bund. Und viele Menschen haben den neuen Bund zu ihrer neuen Religiosität gemacht. Weißt du, die verabscheuen das Religiöse, aber jetzt haben sie eine neue Religion entwickelt, die Religion des neuen Bundes. Und da müssen wir aufpassen. Und ich habe zum Herrn gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, außer er spricht zu mir, ich denke, fast hörbar müsste er sprechen, dass ich bis zum Ende meines Lebens irgendetwas anderes predige als nur Christus. Ja. Nur Christus. Ja. Wo er nicht mehr im Zentrum ist, da will ich nicht mehr dabei sein. Ja. Wow. Wie gehen wir mit Leuten um, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind? Lieben. Lieben, lieben und immer wieder daran dich erinnern. Und das hilft mir persönlich. Weil man kann sehr leicht auch in das Urteilen hineinkommen. Der ist religiös, der hat das noch nicht gegriffen. Und immer wenn ich so in mir diese Ansätze spüre, dann stoppe ich mich selbst ab. Also ich habe so gerne eine Aussage in meinem Leben. Ich sage, ich drücke die Pause-Taste meines Lebens. Dann drücke ich die Pause-Taste, stoppe ich mich selbst und dann denke ich, wie lange habe ich gebraucht, um diese Dinge zu greifen? Wie bin ich verblendet gewesen? Wie war ich religiös? Und dann sage ich, Herr, deine Gnade mir gegenüber war so groß, ich werde niemanden verurteilen. Wow. Ich möchte auch einfach an dieser Stelle auch zugeben, mir ging das ähnlich. Ich war so überwältigt von dem neuen Bund, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass es in eine gewisse Religiosität reingegangen ist, wo ich im Herzen verurteilt habe, der noch nicht da drin war. Und davon will ich weg. Absolut. Los und nicht dieses Verurteilende sein. Wie hat das in deinem Leben, oder was möchtest du noch mitgeben, sag ich mal zum Schluss? Ja, also was mir ganz wichtig ist, dass wir eben diese Vielfalt haben, dass wir diese Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, dass wir alles hier haben. Und ich möchte nicht, dass ein Mann einen YouTube-Kanal hat oder so, sondern dass wir alle zusammen an deinem Tisch sind und miteinander diskutieren können. Und jeder muss einfach selber entscheiden, was er mitnimmt. Darum, wie geschrieben steht, wir erkennen ja nur Stückwerk. Und der Heilige Geist wird uns offenbaren, was richtig ist, und prüft einfach nach, nehmt euch die Bibel in die Hand und prüft alles, was ihr hier hört. Ja. Wir werden unten in dem Infofeld ein paar Links reinstellen, auch hier von Brazilian Kids Care, von da, wo Reini zu Hause ist, wo Robert ist und wo wir sind, dass ihr euch, wenn ihr in der Gegend seid, uns alle kontaktieren könnt. Ihr wisst, wer wir sind. Reinhard, darf ich nochmal ein Schlusswort sagen oder möchtest du ein Schlusswort einfach an die Zuschauer sagen, was immer du jetzt auf dem Herzen hast? Die Ernte kommt. Ob wir dabei sind, entscheiden wir, nicht eher. Der Herr hat zu mir, als er mir die letzte große Ernte von seiner Wiederkunft in einer offenen Vision gezeigt hat, vor ca. 30 Jahren, und ich gesagt habe, Herr, wen hast du auserwählt, diese Ernte einzubringen? Da hat der Herr zu mir gesagt, ich habe niemand auserwählt, aber alle meine Kinder eingeladen. Alle sind eingeladen, aber wer daran teilhabt, entscheiden wir. Herzlichen Dank, wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.